Dann kommen wir uns jetzt zum Abschluss heute oder zum sag ich jetzt mal, zum inhaltlichen Abschluss. Vorher wollte ich mich eigentlich nochmal bedanken für die Unterstützerin, die es hier für das Festival gegeben hat. Das war auf der einen Seite die Gleichstellungsbeauftragte von der Stadt Weimar, die hier auch anwesend war und inhaltlich das nämlich bereichert hat. Die hat 800 Euro Förderung dafür gegeben, das war super. Dann hat die Grüne Jugend aus Weimar Geld dafür gegeben, der politisch linke Arbeitskreis aus Weimar. Dann hat Solid Erfurt was dafür gegeben. Und ich muss vergessen. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ja. Genau, das Regenbogen-Referat aus Weimar hat es auch gesagt. Ja. Ich wollte noch was sagen zu dem Programm morgen. Da hat sich jetzt inhaltlich noch was hinzugefügt, nämlich wird es morgen um 15 Uhr einen Workshop zur Masturbation geben. Das wird um 15 Uhr hier auch in dem Raum stattfinden. Und dieser Vortrag, also dieser Workshop ist nur für Frauen. Es sind maximal 8 Teilnehmerinnen. Also wer da, also die Manu, die das macht, die ist gerade nicht da, aber danach wird sie da sein. Also wenn man bei mir melden oder so, dann kann man sich da anmelden, ist das klappt. Inhaltlich liegen da vorne auf der Bar aufgefächert Flyer, wenn er Lust hat. Ja, außerdem gibt es morgen halt Frühstück. Um 13 Uhr wird es den Selbstverteidigungsworkshop geben, der auch einen Fokus darauf legt, wie können sich schwule oder lesbische Pärchen auf der Straße verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Und Frauen auch. Ne? Dann okay. Ja, hallo. Immer noch zahlreich, obwohl einige wahrscheinlich schon einen ganzen Marathon heute hinter sich haben. Das ist sehr schön. Geschlechterverhältnisse im Punk ist der Arbeitstitel meines Vortrags und bietet sich an, gleich damit zu beginnen, dass eine Bewegung, deren Name ja eigentlich herkommt aus einer Bezeichnung für Homosexuelle im Gefängnis, beziehungsweise solche, die sich im Gefängnis anderen Männern angedient haben, dass es eigentlich absurd ist, dass es innerhalb einer solchen Bewegung auch immer mal wieder homophobe Tendenzen gegeben hat. Dieser Widerspruch, den muss die Bewegung allerdings leider aushalten, denn wie wir im Laufe des Vortrags, den ich historisch von den Anfängen bis heute so ein bisschen aufziehen will, zeigen wird, gab es diese Bewegung oder Tendenzen leider auch. Nun ja, den Begriff Punk hat sich die Bewegung wohl auch nicht unbedingt selber ausgesucht, der kam eher über Zufall, nämlich über das CBGBs in New York, wo ein Lex McNeils dieses Punk-Fanzine rausbrachte und die halbe Stadt, inklusive natürlich auch CBGBs, diesen Club, zugeklebt hat mit Spookies oder Flyern, auf denen stand Punk is coming. Und alle Leute haben sich gedacht, was kommt da? Und was kam, war letztlich dieses Fanzine, in dem er über Bands, die damals angesagt waren, sprich die Ramones oder wen auch immer, berichtet hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass über dieses Fanzine und den Titel des Fanzines dann sehr schnell diese neue Musik ihren Namen auch weg hatte, eben den Namen Punk. Aber die erste Generation, also sagen wir mal so 75 bis 76, hat diesen Namen, denke ich mal, zumindest gibt es keine gegenteiligen Äußerungen, relativ gerne getragen, weil er hatte nun mal dieses Schmähende, dieses Abschauen der Gesellschaft in Anführungszeichen. Und das wurde ja in gewisser Hinsicht auch sehr stolz nach außen getragen. Also im Grunde ist das so eine Art Selbstmarginalisierung, wie man es aus diesen Texten von Jean Genet kennt, wo der Homosexuelle, der Dieb, der Abschaum sozusagen als Heiliger aufgewertet wird. Also das, was Genet bis zum Extrem treibt, war ja auch im Punk sehr wichtig, eine Umwertung der, ich sag mal, bürgerlich normierten Werte. Und insofern eben auch diese Queerness am Anfang durchaus positiv besetzt. Dazu möchte ich gleich eins sagen. Ein bisschen unsauber ist natürlich die Begrifflichkeit heute Abend in meinem Vortrag, weil mal geht es um Queerness bzw. schwul-lesbische Tendenzen, mal geht es um Frauen innerhalb der Bewegung oder das Frauenbild in der Bewegung, was natürlich daran liegt, Geschlechterverhältnisse, das beinhaltet ja beides. Man kann nur so viel vielleicht sagen, dass eigentlich immer, wenn die Szene gegenüber queeren Tendenzen offen war, auch ja, viele Musikerinnen, sprich also Frauen und feministische Tendenzen in der Punk-Szene eine Rolle gespielt haben. Und im Grunde kann man sagen, gibt es zwei Phasen, wo das der Fall war. Das war ganz am Anfang der ersten Punk-Generation Und dann eigentlich erst wieder so richtig ab den Riot Girls und der Queercore-Bewegung Anfang der 90er. Und dazwischen klaffen eigentlich ganz schöne Lücken bzw. ganz schöne Probleme, auf die ich dann auch eingehen werde. Zur Anfangszeit möchte ich einfach mal einen Text lesen oder einen Textausschnitt. Dieser Ausschnitt ist aus dem Buch Berlin Bromley, was im Frühjahr, kommenden Frühjahr im Ventil Verlag, mit dem ich auch arbeite, erscheinen wird. Berlin Bromley war der Name von Bertie Marshall, so hat er sich dann irgendwann selbst genannt, der 1976, als Punk losging, 15 war, auf der Kippe zu seinem 16. Lebensjahr und seine Homosexualität entdeckt hatte, sich auch als Stricher durchs Leben schlug, als er dann von den Eltern auszog. Er hat so eine Art autobiografischen Roman geschrieben. Und wenn ich da ein bisschen draus vorlese, wird eigentlich sehr klar, welche offenen Geschlechterkonzepte Punk am Anfang hatte. Die Party fand im Haus der Eltern von Steves Freundin statt, ganz in meiner Nähe. Ich hatte beschlossen, im Fummel zu gehen. Ich dachste auf schwarzen Pfennigabsätzen in einem engen schwarzen Rock und einer geschmacklosen hellblauen Bluse über die Straße. Wäre ich nicht erst 15 gewesen, ich hätte erbärmlich ausgesehen und betrachtete mich immer wieder im vorübergehenden Fensterscheiben der parkenden Autos. Vielleicht hätte ich doch nicht so viel von Dads Pomade nehmen sollen, um mir die Haare zurückzugehen. Mein Make-up war richtig dick, fast schon dreidimensional. Steve und Simon machten die Tür auf und lachten. Sah ich komisch aus? Ich kannte Steve noch nicht, er wirkte schüchtern. Er stand da in seiner roten Leopardenjacke, schwarzen Jeans und mit großen blauen Augen, charmant, verträumt, unerreichbar. Ich war sofort verknallt. Ich webte durch das braun-beige Vorstadtwohnzimmer in die Küche und fing an, mich sehr schnell mit Wodka Orange zu betrinken. Simon war da, aber ich kam sonst an niemanden von Interesse ran, kann mich auch nicht erinnern. Es machte mir großen Spaß, den Fummel zu saufen und den Raum mit Absätzen zu durchschreiten, die ich zum allerersten Mal trug. Bebend stand ich in der Küchentür. Steve machte ein Foto von mir, wie ich eine geschälte Banane in den grellrot bemalten Knutschmund trug. Viel später traf Siouxsie ein, also die berühmte Musikerin Siouxsie, ein Wirbelwind aus Federn und Affektiertheit, begleitet von ihrer Freundin Myra im 20er-Jahre-Fummel. Rotes Satin, rosa Boa und Perlen. Myra war eigentlich nicht die Freundin von Siouxsie, eher ein modisches Accessoire. Zunächst dachte ich, Siouxsie wäre eine Transe, wie sie sich da in ihrem schwarz-goldenen China-Kleid mit rosafarbenen hohen Schuhen und den kurz geschnittenen lila Haaren mit blonden Stacheln, die sie wie eine Dornenkrone trug, inszenierte. Das Make-up erinnerte an die Masken der Filmstars aus den 20er Jahren. Und so weiter. Also in diesem Buch gibt es unwahrscheinlich viele Aufzählungen von Partys und Ereignissen, wo klar war, wie die Leute damals mit Geschlechterrollen gespielt haben, sich rausgeputzt haben. So dass man eigentlich sagen kann, dass Punk ganz am Anfang, sowohl in der New Yorker Variante, wo es sowas wie die New York Dolls gab, die in Frauenkleidern aufgetreten sind, oder eben auch in der britischen Variante, sehr stark mit Transgender-Elementen gespielt hat. In den USA war das im Grunde auch gar kein so großer Bruch, wie er in England vielleicht empfunden wurde, mit der Vorgängerästhetik, gerade in einer Stadt wie New York, nicht, wo sehr stark die Warhol-Factory-Szene die Kultur dominiert hat. Das ging eigentlich alles ziemlich nahtlos ineinander über und war eben auch eine Zeit, wo Queerness oder Experimente mit Sexualität eine wichtige Rolle gespielt haben. Und die meisten Punks von New York haben auch immer wieder so jemand wie Velvet Underground als ein Vorbild genannt. Velvet Underground, die zum Beispiel, was sehr spannend war zu der Zeit, wo Mo Tucker, eine Frau, das männlich kodierte Instrument schlechthin, das Schlagzeug gespielt hat. Und Mo Tucker wirklich, wenn man sich alte Bilder anschaut, wo alle mit Sonnenbrillen da sitzen, kurzen Haaren, auf den ersten Blick wie ein Junge wirkt, wo also wirklich eine sehr starke Androgynität geherrscht hat. Zu dieser Zeit waren eben auch Frauen in der Szene anerkannt und im Grunde gleichberechtigt. Patti Smith in New York, in England die Slits, X-Ray Specs, Siouxsie, Penetration, man könnte einige Bands nennen. Es war nämlich ganz klar in der frühen Punk-Szene so, dass man eigentlich erstmal dieses, was aus dem Popballast zurückkam, diese Boy-Meets-Girl-Geschichten in den Songtexten überwinden wollte, die klassischen Liebessongs und aber auch die klassischen Männerrollen auf der Bühne, sprich die Rockstars, die in breitbeiniger Geste stundenlange Gitarrensoli gespielt haben oder eben auch so Bilder wie, naja, Emerson, Lake und Palmer, die ihre Keyboard-Türme hatten und da auf mehreren Ebenen ihr Keyboard bedient, was sehr männliche Gesten des Instrumentenbeherrschens des Virtuosen auf der Bühne waren. Damit sollte erstmal Schluss sein. Interessant ist allerdings, dass Punk eigentlich sehr früh schon sehr viel extrem sexualisiert war. Die ganze Bondage-Mode, der Laden von Malcolm McLaren, aus dem die Sex Pistols hervorgegangen sind, hieß Sex Shop. Und trotz dieser Sexualisierung war eigentlich das nie so ein großes Thema in den Songtexten und auch bis heute weiß man eigentlich sehr wenig, ich sag mal, Gossip über wer mit wem oder wie Sex im Punk überhaupt gelebt wurde. John Robb, der ein großes Buch geschrieben hat über die Oral History, also der alle nochmal interviewt hat, die damals dabei waren, sofern sie noch lebten, von Malcolm McLaren bis CUC, von Johnny Lydon bis sonst wen, erklärt das im Interview so. Natürlich hatten wir Sex. Wir betranken uns, schnüffelten Klebstoff und hatten schnellen Sex auf den Toiletten. Und in der nächsten Nacht mit jemand anderem. Aber darüber wurde nicht gesprochen, geschweige denn gesungen. Obwohl das Schlagwort Sex sehr präsent war, man denkt bloß an den Sexshop, die Sex Pistols, Bands wie Penetration, versuchte man sich in den Texten eher von diesem jungen Skrift-Mädchen-Bild und diesen Geschichten abzusetzen. Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Erkenntnis, dass Punk nach außen eine sehr vulgarisierte, radikalisierte Sexualität zur Schau stellte, aber eigentlich fast was Asexuelles trotzdem nach außen hatte, also nicht mehr so diesen ganzen Klischees folgte und vor allen Dingen auch nicht mehr diesem Ding, dieser Rockstar, der sich sein Groupie sucht und so weiter, obwohl es sowas wahrscheinlich auch gegeben hat. Und sehr früh tauchte dann auch dieses legendäre T-Shirt auf von Vivian Westwood und Malcolm McLaren, mit den beiden Cowboys, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe es heute nämlich extra angezogen, was damals in England sicher noch für einen ziemlichen Skandal gesorgt hat, lange vor Filmen wie, Brokeback Mountain, die Cowboys, die sich da sozusagen gegenseitig das Hemd zurecht rücken. Eine Band der ersten Stunde, vielleicht hätte ich Musikbeispiel von ihm mitbringen sollen, aber viele kennen sie vielleicht, die sehr stark eben auch mit Geschlechterklischees, Frauenklischees gespielt haben und die kenntlich gemacht haben, waren die Slits, die im Grunde vieles vorweggenommen haben, was dann später die Riot Girls eben auch wieder aufgegriffen haben, zum Beispiel sehr offensives Selbstaneignung zu sagen, selbstbestimmte Sexualität, wir Frauen wollen uns selbst definieren und nach außen sozusagen auch offensiv zu erkennen geben. Allein dieser Name Slits, also die Schlitze, war eine Provokation, wie auch das Cover ihrer ersten LP, wo sie fast nackt, nur mit einem Lendenschurz, sich im Schlamm gewühlt haben und dann eben als Lehmfiguren auf dem Cover zu sehen sind, was in dem Fall tatsächlich alles andere war, als, sagen wir mal, so im Sinne eines sexistischen Blicks, wir wollen jetzt hier die Männer anmachen und aufreizen, diese Platte zu kaufen. Das war eher so eine Art von, wir selbst ermächtigen uns unseres Körpers. Und es gibt halt auch sehr tolle Texte von den Slits, die auch fast schon pre-Riot-Girl-mäßig sind, zum Beispiel Typical Girls, wo eben alles runtergebetet wird, wie sich Mädchen denn bitteschön in der Gesellschaft zu verhalten haben. Ganz knapp und doch sehr, prägnant. Don't create, don't rebel, Typical Girls, Typical Girls, buy magazines, Typical Girls, worry about spots, and fat, and natural smells, Typical Girls, try to be Typical Girls, very well, Typical Girls, can't decide what clothes to wear, Typical Girls are sensitive, Typical Girls are emotional, Typical Girls stand by their man. Das ist nur ein Ausschnitt, wo ganz klar hervorgeht, so haben Frauen sich zu verhalten, bitteschön kein Fett ansetzen und bitteschön den Männern treu bleiben. Interessant ist allerdings, dass diese, ich sag mal, Offenheit und auch dieser Versuch, klassische Männer- und Frauenrollen eben nicht mehr auf die Bühne zu tragen, dass dieser Versuch nicht lange angehalten hat, sondern dass eigentlich ab 78, also schon nach 2 Jahren, wo Punk im Grunde so im Gange war, das Ganze auseinanderzuklaffen begann. Dass dann nämlich eine Oi-Street-Punk-Bewegung in Großbritannien nachgekommen ist, die ganz klar wieder männerbündlerisches Auftreten hatte, fußballhymnisches Ästhetik in der Musik, wo Frauen quasi auch nur als Fans vorkommen. Man nenne mir Coxsparrow, Jam 69, Cockney Reject, wie sie alle heißen, Foreskins, irgendeine Band aus dieser Zeit, die dieser Oi-Street-Punk-Bewegung angehörte, wo Frauen eine Rolle spielten als kreative Musikerin oder wo Leute irgendwie queer, schwul, von lesbisch gar nicht zu reden, gewesen wären. Es ist natürlich immer wieder erwähnt worden, dass es da natürlich so eine latente Homoerotik gab in dieser Szene. Es waren nun mal auf diesen Konzerten Männerkörper, oft mit nacktem Oberkörper, die schwitzend aneinander gerieben haben. Allerdings nach außen war das völlig tabu. Jeder hätte von sich völlig von sich gewiesen, irgendwas mit Schwulsein zu tun zu haben. Es gibt wohl auch aus dieser Szene niemanden, glaube ich, der sich da irgendwann mal als homosexuell zu erkennen gegeben hätte. Auf der anderen Seite wiederum sind queere, feminine Ansätze eigentlich zu dieser Zeit abgedriftet in andere Strömungen, in New Wave oder eben wirklich in den, was man sagen könnte, kommerziellen Pop. In New Wave dann Bands wie Young Marble Giants oder die ganzen Wimp-Pop-Geschichten und dann eben auch eine kurze Zeit, wo im kommerziellen Pop, und zwar gerade zu der Zeit, als MTV startete, Anfang der 80er, sehr viele schwule, queere Künstler aufgetreten sind. Bronski Beat, Frankie Goes to Hollywood, Soft Cell, wen auch immer. Also es ist schon sehr interessant, dass da wenige Jahre nachdem Punk im Grunde sehr experimentierfreudig war mit Geschlechterrollen, eigentlich kurze Zeit Pop, und zwar der wirklich gut verkäufliche Pop, das übernommen hat und eine ganze Schwemme im Grunde an queeren Strategien dort auch am Anfang in dieser Videoclip-Ästhetik zu sehen war, während im Punk diese zweite Generation im Grunde dann, ja, Männer das Ruder übernommen haben, wo der Körper eigentlich als hart, stählern, wie auch immer, inszeniert wurde. Und ich glaube, diese Polarisierung, die schon 78 stattfand, die findet sich bis heute innerhalb der Szene und sorgt immer wieder in Jugendzentren oder wo auch immer für Streitereien. Es gibt nun mal auf der einen Seite die Streetpunk, Oi, Deutschpunk-Fraktion, die meint, ein bisschen Sexismus schadet nicht, ist ja ganz lustig, Punk hat ja nun mal anzuecken, was andere dann wiederum gar nicht so lustig finden. Und damals, als ich mein Buch Wie klingt die neue Mitte? Rechte, reaktionäre Tendenzen der Popmusik geschrieben habe, habe ich mich auch mit Oi-Bands befasst, notgedrungen. Und was da Geschlechterverhältnisse, Frauenbild angeht, will ich nur mal 2 Texte lesen von der Berliner Band Maulhalten, die durchaus programmatisch sind für diese Szene. Deutsches Mädchen, wie wunderbar. Und das sind jetzt keine dezidierten Nazis, das sind unpolitische Oi-Bands. Deutsches Mädchen, wie wunderbar, unpolitisch, also nach eigener Aussage. Mit deinen arschlangen schwarzen Haaren, deine Augen sind schwarz wie Kohlen, wahrscheinlich bist du doch aus Polen. Doch da mache ich mir nichts draus, ich nehme dich trotzdem mit nach Haus. Wir sind Maulhalten aus Ost-Berlin, ihr kleinen Mädchen könnt uns nicht entfliehen. Wir kennen keine Altersgrenze, wir denken nur an unsere Schwänze. Oder anderer Text, und das war lange, bevor sich die Leute über Akro-Berlin aufgeregt haben. Ja, da freut sich deine Ritze, doch warte, bis ich dich anspritze. Dann wirst du ganz schön gucken, denn ich bin der Meinung, du musst es schlucken. Okay, 2 Beispiele und es gäbe Bands wie die Kassierer, Pöbel und Gesocks und so weiter, die sich immer wieder natürlich auf Ironie, Übertreibung und sonst was dann entschuldigen, Spaß, und wer das kein Spaß versteht, ist eh die Szenepolizei. Und der Sänger von Kassierer ging sogar so weit, irgendwo in einem Internetblog zu sagen, dass Leute, die aufgrund von Sexismus vorwürfen, ihnen Konzerte sozusagen madig machen, dass das auch nichts anderes wäre als die NPD, die auch was aus anderen Gründen gegen sie hätte. Aber diese ganze Diskussion, die bis heute eigentlich anhält, führt wieder eigentlich zurück zu diesem Scheidepunkt da 77, 78, als diese sexuelle, ich sag mal, Ambiguität von Punk starb, wo dann auf der einen Seite eben, wie gesagt, so diese sehr starke Männlichkeit wieder in den Mittelpunkt kam und auf der anderen Seite allerdings auch ein sehr stark politischer Punk, als deren Ahnen im Grunde Crass zu gelten haben, die mit Penis Envy, ich weiß, im 78, 79, wann diese Platte rauskam, im Grunde ein ganzes Konzeptalbum gegen Sexismus und über die Rolle der Frau in dieser Gesellschaft als Lustobjekt aufgenommen haben. Was bei Crass auffällt, ist allerdings, dass es eigentlich keine Alternative gibt. Sie zeigen auf relativ brillante Art und Weise auf, wie Sexismus, Patriarchat funktionieren, aber es gibt im Grunde kein Gegenvorschlag oder keine lustvolle Komponente, irgendetwas, was eine Alternative zu dem geben könnte. Und ich glaube, das ist sehr stark, was da mit Crass losging, nämlich zwar den Sexismus zu benennen, aber im Grunde keine eigenen, sagen wir mal, Gegenentwürfe zu zeigen, etwas, was auch die autonome Linke dann so durch die 80er, 90er bestimmt hat. Und in der nächsten Testcut-Ausgabe, die das Thema Sex haben wird, gibt es ein Gespräch mit Dagmar Bruno von Radio FSK aus Hamburg, mit einem Autoren, der über die Geschichte der Linken und Sexualität geforscht hat. Und da habe ich mir zwei Zitate mal rausgegriffen, die im Grunde damit korrespondieren. Dagmar sagt: Wenn ich an die ZEC denke, die Zeitschrift der Roten Flora in Hamburg, kann ich mich an keinen Artikel erinnern, in dem lustvoll über Sexualität geschrieben wurde. Körper und Sex erschienen seit den 80ern in linksradikalen Kreisen als vermintes Gelände. Entweder wurde geschwiegen, oder es gab tölpelhafte, pubertäre, dumme Provokationen, die dann wieder Anlass für Sexismusdebatten gaben, die allerdings selten etwas anderes als eine Opferperspektive erlaubten. Überhaupt kann man gar nichts über linken Sex, wenn es sowas überhaupt gab, in den 90ern sagen. Dort war er einfach tabuisiert und ins Private verdrängt. Öffentlich wurde nur über Sexismus geredet. Paradoxerweise wurde dies mit dem Slogan getan, das Private sei politisch. Aber nur die Gewalt in der Sexualität war politisch. Alles Schöne, und ich hoffe, dass es bei den Genossen und Genossinnen auch schöne Aspekte gab, war absolut off-topic, also strikt privat. Ja, und ich denke, das bezieht sich jetzt zwar auf die autonome Szene der 80er und 90er, ließe sich aber sehr leicht eben auch auf Punk zu dieser Zeit übertragen. Wenn wir dieses Auseinanderklaffen weiterverfolgen, müssen wir natürlich auch in die USA gehen, wo zu der Zeit Anfang der 80er Hardcore aufkam, was eben auch eine sehr stark männlich geprägte und nicht gerade, ich sag mal, homophile, für Frauen offene Szene war. Zum einen ist interessant, dass Hardcore sich sehr schnell gegen diesen frühen Punk gewandt hat, zurück zum Authentischen wollte, was dann eben hieß, auch weg von allem Glam. Man sieht es ja am Aussehen dieser Musiker schon, Flanellhemden, T-Shirts, Turnschuhe, einfache Klamotten wieder, Sneakers und nicht dieses rausgeputzte, was so die frühe Punk-Szene ausgezeichnet hatte. Das hatte natürlich auch positive Aspekte, zu sagen, wir auf der Bühne sind stinknormal, wie ihr unten im Publikum auch, wir wollen keine Stars sein. Andererseits hieß es aber auch, dass eben, wie gesagt, alle Clan-Aspekte und alle Versuche mit traditionellen Geschlechterrollen zu brechen, damit ja ein Riegel vorgeschoben wurde. Und in der frühen Hardcore-Szene gab es eben auch etwas sehr Anti-Hedonistisches, was auch gleichzeitig, wie wir wissen von diesem einen Song von Minor Threat, der berühmte Straight Edge-Song, I Don't Fuck, auch hieß, Sex war eigentlich auch kein Thema mehr. Interessanterweise war es dann aber doch ein Thema, wenn es nämlich den Punks oder einigen Hardcore-Punks nicht in den Kram passte. Und hier beginnt zum Beispiel die sehr unrühmliche Geschichte der Bad Brains, die dummerweise, finde ich, in dem Film American Hardcore, der letztes Jahr in die Kinos kam, ziemlich ausgeklammert wird. Dort sind die Bad Brains die Säulenheiligen. Einmal zum Beispiel die eigentlich einzige afroamerikanische Band innerhalb der Hardcore-Szene. Was allerdings der Film kaum erwähnt, ist, dass sie eben durch zum Teil richtig beleidigende, diskriminierende, homophobe Statements und auch Taten auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich hatte im Interview den Regisseur Paul Ruffman gefragt, warum das so sehr ausgeklammert wird, und er versucht es durch Folgendes zu entschuldigen. Ich suche jetzt mal sein Statement raus. Also soweit der Regisseur von American Hardcore jetzt. Nun, ich will es mal so beschreiben. Hardcore war wie ein Regenschirm, der so ziemlich alles aufgefangen hat, was durch die Köpfe von unzufriedenen Teenagern spukt. Gute wie schlechte Dinge. Die Szene hat sich damals nicht von anderen unterschieden. Sie war halt von Jungs geprägt. Das hat durchaus soziologische Gründe. Jungs werden eben dazu erzogen, ihre Wut rauszulassen. Ihnen wird eher zugebilligt, in einer Rockband zu spielen. Das Schöne an Hardcore war ja, dass es ungefiltert war. Alle Beteiligten haben all ihre Gedanken ohne jegliche Form von Selbstzensur geäußert. Großartige Gedanken, ebenso wie beschissene. Interessant ist aber, dass die Szene sehr schnell aus Fehlern gelernt hat. Die Bad Brains wurden schon bald dafür abgemahnt, wenn sie sich gegen Schwule äußerten. Und in manchen Städten bekam sie aufgrund solcher Äußerungen richtigen Stress. Unterm Strich würde ich sagen, dass Hardcore eine Szene war, die niemanden ausgeschlossen hat. Es gab keine Exklusivität. Weiße hatten daran teilgenommen wie Schwarze, Heteros wie Schwule, Männer wie Frauen, Alkoholiker wie Straight Edger. Es war vielmehr ein riesiger Pool aus Vorlieben, Ansichten, Lebensentwürfen. Sämtliche Mitglieder von NDC waren schwul und sie waren eine der beliebtesten Bands der Szene. Ich würde mich also dagegen wehren, die Szene nur wegen der Bad Brains als homophob zu bezeichnen. Was Frauen angeht, es waren unglaublich viele Frauen in der frühen Hardcore-Szene involviert, allerdings nicht als Musikerinnen. Soweit das Zitat, also so heißen soll, sie standen meistens, böse gesagt, in der Küche oder so. Was in der Tat so war. Also viele, viele Frauen haben die Szene getragen, dadurch, dass sie eben in Jugendzentren und so weiter mitgewirkt haben. Aber die Stars waren eben meistens dann doch Typen. Dem möchte ich dann doch mal ein Zitat entgegenhalten aus dem Buch Dance of Days über die Washington DC-Szene von Mark Anderson, was ich dann doch ziemlich finster liest. In Austin sollten die Bad Brains die Nacht im Haus des Gitarristen der Big Boys, Tim Carrack, verbringen. MDC riefen vorher an, um die Mitglieder der schwulenfreundlichen Punk-Szene von Austin vor den Ansichten der Bad Brains zu warnen. Doch der relaxte Kerl machte sich keine Sorgen. Die gemeinsame Show der Bad Brains und Big Boys lief gut. Big Boys-Sänger Randy Biscuit Turner kaufte für die Besucher sogar Marihuana. Nach der Show umarmten sich Biscuit und Human HR, also der Sänger von den Bad Brains, wie zwei Freunde sich eben herzlich umarmen. Was während der Umarmung geschah, ist ungeklärt. HR sagte, dass Biscuit ihn angemacht habe. Augenzeugen behaupten, dass Biscuit eine Bemerkung machte, die HR als Anmache interpretierte. Laut Kerr hatte Biscuit einfach nur gesagt, dass er schwul sei. Sofort zog sich HR zurück und sagte etwas wie: "Ah, du bist nicht schwul, oder?" erinnert sich Kerr. Als der verstörte Biscuit nickte, war HR geschockt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass HR sich um sich selbst drehte und schrie: "Babylonisches Blutgerinnsel einer Schwuchtel." Nachdem er die beiden Streitpartner, jetzt kommt es zu dieser Übernachtung und so weiter, und er kommt am nächsten Morgen in seine Wohnung zurück. Am nächsten Morgen fand er auf dem Rasen in seinem Vorgarten die Bad Brains und MDC vor, die sich gegenseitig anschrien. Nachdem er die beiden Streitparteien endlich dazu gebracht hatte, sich zu beruhigen, bedeutete er MDC zu verschwinden. Die Bad Brains wollten sowieso weiter. Bevor sie gingen, gab einer der Bad Brains Kerr einen Umschlag für Biscuit. Kerr nahm an, dass dies das Geld für das Pott vom Vorabend sei. Als Kerr nach der Arbeit heimkam, merkte er, dass sich einiges in seinem Haus verändert hatte. Eine Fotokollage mit dem Bild des Papstes, für viele Rastas ein verhasstes Symbol für Babylon, war verschwunden. Ein Punkposter mit einem nackten Mann darauf war beschädigt worden, indem über bestimmte Teile des männlichen Körpers Klebeband geklebt wurde. Kerr hatte keinen Beweis, dass die Bad Brains dies getan hatten, aber er hatte Grund dafür, sie zu verdächtigen. Als Biscuit dann den ihm hinterlassenen Umschlag öffnete, fand er heraus, dass sich darin kein Geld befand. In ihm war ein Häufchen Asche und die Nachricht: Schmor in der Hölle, Blutgerinnsel einer Schwuchtel. Ja, diese Berichte finden sich in diesem Buch, in der ganzen Geschichte über die Bad Brains, und auch sehr stark in Henry Rollins wird darin zitiert, der sagt, es war damals in dieser noch jungen Hardcore-Szene eben so, dass keiner, wenn er denn schwul gewesen wäre, sich getraut hätte, sich innerhalb dieser Szene als solcher zu erkennen zu geben. Wobei dann allerdings muss man auch zugute halten, Bands wie Minor Threat, später Fugazi, sehr früh angefangen haben, dann doch Homophobie innerhalb der Szene anzuklagen. Aber das hat dann schon ein paar Jahre gedauert. Zum Bruch, zum zweiten Bruch kam es eigentlich erst Anfang der 90er mit der Riot Girl Bewegung und dem da in dem Zuge eben auch entstehenden, langsam entstehenden Queercore von Bands wie Pansy Division zum Beispiel. Das ist jetzt die Frage, oder ist es, ich weiß es selbst nicht, ich weiß keine Antwort drauf, warum eben zwischen der ersten Punk-Generation und dann eben diesen frühen 90ern diese große Lücke klafft und eben wirklich dieses Problem ist, dass es auch nie thematisiert oder problematisiert wurde. Ich habe zu der Zeit, also späte 80er, für das ZAP geschrieben, Punk-Fanzine, was sicherlich, ich sag mal, weder homophob noch irgendwie Frauen ausgrenzend war, und trotzdem war es offenkundig, es war voller irgendwie tätowierte, kurzgeschorene Männer, die Musik gemacht haben. Also es wurde auch lange Zeit so hingenommen, dass es so war. Und in dieser Szene nicht als Problem empfunden, bis dann eben wiederum hauptsächlich aus Washington D.C. Musikerinnen wie Bikini Kill zum Beispiel kamen und sagten, wir wollen jetzt dasselbe auf der Bühne machen wie die Typen, wir wollen unsere Probleme besingen, das sind nun mal andere Probleme, das sind unsere eigenen Probleme. Und dann kam ja auch das berühmte Riot Girl Manifest raus. Drei Punkte lese ich vielleicht mal vor, was Riot Girl ist. Weil wir Mädchen uns nach Platten, Büchern und Fanzines sehen, die uns ansprechen, indem wir uns mit eingeschlossen und verstanden fühlen, das ist ein Punkt. Weil wir uns nicht als an die Standards anderer, die der Jungs, anpassen wollen, an deren Definition, was gute Musik, Punkrock oder gutes Schreiben ist, und daher Orte schaffen wollen, an denen wir unsere eigenen Vorstellungen entwickeln, zerstören und definieren können. Weil wir wissen, dass Leben mehr sein kann, als bloß physisch zu existieren, und uns bewusst ist, dass die Idee des Do-It-Yourself im Punkrock zentral ist für die kommende wütende Riot-Girl-Revolution, die die psychischen und kulturellen Welten von Mädchen und Frauen in ihren eigenen Begriffen zu retten versucht. Anderer Punkt, weil selbstzerstörerisches Verhalten, Jungs ohne Kondome vögeln, bis zum Exzess saufen, Freundinnen fallen lassen, sich selbst und andere Mädchen klein machen und so weiter, nicht so einfach wäre, wenn wir in einer Gemeinschaft leben würden, in der wir uns geliebt, erwünscht und geschätzt fühlen. Und das war die Zeit, als dann tatsächlich ein Aufbruch stattfand, der dann leider zum Beispiel in Deutschland sehr schnell mit Girly verniedlicht wurde, und die politische Dimension, die das Ganze ursprünglich hatte, ist eigentlich sehr schnell vergessen worden. Und zu dieser Zeit entstanden eben auch die ersten Queercore-Bands, eine Band wie Pansy Division, die so was Legendäres wie Fight for Your Right to Buttfuck, also auch diesen Song von Beastie Boys, hatte. Oder auch eine Band wie Tribe 8, Musikerinnen, die sehr offensiv waren, Plastik-Dildos auf der Bühne abgeschnitten haben, mit nacktem Oberkörper aufgetreten sind, weil sie meinten, die Männer tun das doch auch, die ganzen Rocker, warum sollen wir Frauen dann bitteschön das T-Shirt anbehalten? Das war so eine Zeit des Ausprobierens, wie weit man gehen könnte. Und also für meine Meinung ist zwar sowas wie Pansy Division musikalisch sehr traditionell, so eine Mischung aus Melodie-Punk à la Bad Religion und Ramones vielleicht, aber sie haben schon einiges bewirkt, weil sie eben im Vorprogramm von ziemlich großen Bands gespielt haben und deswegen eben queere Aspekte in diese Szene reingebracht haben, was, denke ich, ziemlich wichtig war. erst später dann eigentlich, erst so ab der zweiten Hälfte der 90er, begannen dann Musiker und Musikerinnen auch musikalisch zu experimentieren und zu sagen, queere Ästhetik hat ja nicht nur was zu tun mit in unseren Texten eben unser Begehren zum Ausdruck bringen, sondern eben auch vielleicht die Musik verqueren, also weggehen von musikalischen Standards, von Klischees. Und dann kamen eben Bands wie Gravy Train, Kshu Kshu, Risen King hier aus Deutschland, in France, die eine eigene Musikästhetik da auch reingebracht haben, die mit klassischem Punk eigentlich nichts zu tun hat mehr, sondern die mit Punk-Elektronik, zum Teil mit atonalen Elementen, was auch immer gespielt hat. Wobei es ist die Frage, ob es sowas wie eine dezidiert queere Musikästhetik gibt. Es gibt natürlich Klischees, so wie bei uns in Deutschland zum Beispiel das Klischee ist, Schwule hören gerne Schlager und Grand Prix, was natürlich Quatsch ist. Oder eine Band wie Lesbians on Ecstasy hat auch gesagt in Interviews, sie wollten das eigentlich aufbrechen, also eine Band, die sehr stark mit Elektropunk-Elementen spielt und als Elektropunk alte Folk-Songs aus den 70ern covert, weil ihnen aufgefallen ist, in den 70ern gab es feministische, lesbische Musik im Grunde nur als Folk. Das heißt, die Musikerin war beschränkt auf eine doch sehr romantisch-defensive Haltung und sie wollten diese Musik, weil sie die Texte eigentlich großartig fanden, im Grunde jetzt auf die heutige Zeit übertragen und entsprechend lebensfroh, zum Teil aggressiv, updaten sozusagen. Nun stehen wir allerdings heute, um das sozusagen abzuschließen und die Diskussion für alle zu öffnen, glaube ich, immer noch in diesem, ja, in diesem Widerspruch, dass wir zwar inzwischen eine unwahrscheinlich starke Fraktion an interessanten queer-feministischen Ansätzen haben, die vor allen Dingen in der Subkultur rund um Punk ihr Wesen oder Unwesen treibt, die allerdings in den wenigsten Fällen eine große Breitenwirksamkeit hat, während im kommerziellen Pop eigentlich die Geschlechterrollen wieder klassisch verteilt sind. Und ich muss hier gar keine Gespenster à la Agro Berlin an die Wand werfen. Es ist auch ohne diesen offenkundigen Sexismus im Pop im Grunde wird nicht mehr groß hinterfragt, Männer müssen eben wie Männer agieren, erfolgreich sein, Durchsetzungsvermögen zeigen, Frauen Dekoration sein, beziehungsweise romantisch. Das zeigt sich auch in diesem ganzen Juli-Silbermond. Zweiraum-Wohnung-Texten, sage ich jetzt mal, um das zu verkürzen. Also, dass da ganz klassische alte Geschlechterrollen wieder zum Tragen kommen. Und dass im Grunde die ganze Queer-Bewegung es noch nicht geschafft hat, sozusagen, wenn man das nämlich vergleicht mit den frühen 80ern, wo eine Band wie Frankie Goes to Hollywood immerhin mit Relax, Don't Do It When You Wanna Come eine Hymne auf Analverkehr in die Charts gebracht hat und erst als die das gecheckt haben, die DJs, was sie da spielen, wurde das Stück verboten, also Radio Airplay verboten, dass sowas möglich war, zeigt, dass es mal eine Zeit gab, wo es doch zumindest einfacher war, interessanterweise genau die kurzen Jahre, bevor AIDS publik wurde, beziehungsweise ja, frühe 80er eben. Ich möchte mit einem Stück enden, von dem ich nicht weiß, ob es Hoffnung gibt, aber was doch bemerkenswert ist, von einer Band, der man es nicht zugetraut hätte. Vor ein paar Jahren haben die Terrorgruppe, die eigentlich eher der Spaß-Punk-Fraktion und Deutsch-Punk-Fraktion angehören, die auch mal gerne ein Pin-Up-Cover machen, und mein, so kein Problem, was ist daran sexistisch, immerhin einen Song eingespielt haben, neulich Nacht, in dem der Sänger bekennt, er wäre gerne mal für 24 Stunden homosexuell, um zu gucken, wie das ist. Das ist alles ein bisschen unbeholfen, dieser Text, aber vielleicht ein Anfang. Und wie gesagt, ich möchte es einfach mal spielen, und es würde mich mal interessieren, auch wie die Terrorgruppe-Fans auf sowas reagieren. Da ich noch nie auf einem Konzert von denen war, weiß ich es nicht. Schauen wir mal hier. Der schläft gerade. Ja, das müsste direkt hier sein. Nö. Falsches Stück. auch schon gespielt. Völlig schweißgebadet bin ich aufgewacht. Was habe ich denn mit all den Männern gemacht? Und irgendwie blieb so ein Nachgeschmack, es hat Spaß gemacht. Ich wäre kein Homosexuell für eine Nacht und einen Tag. Also er schränkt schon ein. Nur bitte eine Nacht und einen Tag. Ich würde gern wissen, wie es ist, wenn man Jungs mehr als Mädchen mag. Jetzt denkt ihr bestimmt, der spinnt. Soll mal sehen, wie ihr Land gewinnt. Also hier auch schon die Bremse eingebaut, von wegen, wir wissen ja, dass das hier in der Szene vielleicht nicht so gut angesehen ist. Und dann, ja, jetzt kommt es für eine Nacht und einen Tag. Von mir aus könnt ihr dieses Lied zensieren. Ich bin einfach nur höllisch neugierig und so weiter. Aber das war es im Grunde auch schon, der Text. Abschließend, in den USA hatte übrigens sehr früh schon eben auch die Fanzine-Szene ihre eigenen Queer-Fanzines innerhalb von Punk rausgebracht. Zu erwähnen ist zum Beispiel auch das Fist in Your Face-Scene aus Toronto. Jedes Cover dieses Fanzines zeigte ein Opfer homophober Übergriffe aus der Szene. Das heißt, das waren richtig gruselige Cover in einer alten Testcard. Ich glaube, der Discover America, vielleicht ist die raus. Sind ein, zwei abgebildet, also Leute, die wirklich blau geschlagen wurden, weil sie irgendwie schwul waren, beziehungsweise schwul ausgesehen haben, und das sozusagen als Abschreckung immer schön auf das Cover dieses Fanzines, um zu zeigen, hier selbst in dieser Szene gibt es noch solche Tendenzen. Okay, ich habe genug monologisiert, jetzt erstmal offen für Fragen.